Kapitel 13 White Christmas. Kalle starrte ins Feuer. Er blickte Don an. Er schaute wieder ins Feuer. Don, ich muss dir danken. Danke. Ich werde sentimental, wenn ich daran denke, dass ich kein Weihnachtsfest mehr erleben darf. Erst als mir bewusst wurde, dass ich alles in meinem Leben und in meiner Leber irgendwann das letzte Mal erlebe, hat alles einen besonderen Wert erhalten. 5 Euro und 23 Penny. Verhandlungsbasis. Letztes Weihnachten wusste ich noch nicht, dass es mein letztes war, aber nun, wo ich es weiß, bin ich verdammt und abso-fucking-lutely froh, dass ich es mit dir und deinem Vater verbracht habe. Du und dein Vater, euch verbindet etwas. Ihr habt beide ein freundliches Herz. Mein letztes Weihnachten. Schade ist nur, dass dein Vater kein Loch Lomond hatte. Aber der Himbeergeist der Heiligen Nacht war auch nicht schlecht. Ich wäre froh, wenn du unsere Weihnachtsgeschichte aufschreibst, aber lass bitte den Kitsch raus. Unsere Geschichte ist so schon kitschig genug. Ein Mann wird geheimnisvoll, indem er einige Dinge nicht erzählt. Schreib bitte eine Geschichte ohne Luke von Hum und Bug.